Dokumentation. Ein Fraktal. Yoga ist ein Glauben an die höhere Macht eines Menschen. Ist auch das Vermögen des Menschen von endlicher Art gewesen, so hat er doch stets alles bewegt. Das haben wir erkannt. Wir gehen auf dem Weg des Lebens auf unsere eigene Weise.